We'll be right back.

Es ist mit jedem Instrument an seiner Werkzeugbank durchbohrt worden und wie bei den vorherigen Opfern wurden ihm Organe entfernt. Die Entfernung von Organen und die Verstümmelung des Bauchraums weist auf jemanden mit anatomischen oder chirurgischen Kenntnissen hin. Die Brutalität ist charakteristisch. Sie sieht gern dazu. Thank you.